Vortrefflich. Da haben Sie etwas Allerliebstes getan. Einem Spitzbuben wieder auf die Beine geholfen. Es war einem Unglücklichen zugedacht. Und was das Beste dabei ist, der Kerl hält sie für seinesgleichen. Och, ich muss ihm nach und ihm das Geld wieder abnehmen. Er muss es ihnen wiedergeben. Parbleu, Ihre Gnade, man kennt sich ihr nicht auf den Verdienst. Freilich nicht, wenn man die Spitzbuben so ungehangen herumlaufen lässt. Mädchen, du verstehst dich so trefflich auf die guten Menschen. Aber wann willst du die Schlechten ertragen lernen? Und sie sind doch auch Menschen. Und öfters bei weitem so schlechte Menschen nicht, dass sie scheinen. Man muss ihre gute Seite nur aufsuchen. Ich bilde mir ein, dieser Franzose ist nichts als eitel. Aus bloßer Eitelkeit macht er sich zum falschen Spieler. Er will mir nicht verbunden scheinen, er will sich den Dank ersparen. Vielleicht, dass er nun hingeht, seine kleinen Schulden bezahlt, von dem Rest, soweit es reicht, still und sparsam lebt und an das Spiel nicht denkt. Aber sage mir, sollte Teller nicht schon da sein? Nein, gnädiges Fräulein. Ich kann beides nicht. Weder an einem schlechten Menschen die gute, noch an einem guten Menschen die böse Seite aufsuchen. Ihr kommt doch ganz gewiss. Er sollte wegbleiben. Sie bemerken an ihm, dem besten Manne, ein wenig Stolz. Und darum wollen sie ihn so grausam necken. Kommst du da wieder hin, wo du nicht alles sagst und tust, wie wir es abgeredet haben? Ich will dich schon allein mit ihm lassen und dann... Jetzt kommt er wohl.